Die Sache war ein gewisser Skandal, aber in der kurzlebigen Zeit ist es ein Monat rum und schon wieder vergessen. Also wenn die Welt nicht ganz untergeht, dann gibt es einfach nichts, was die Leute aus der Fassung bringt, außer halt mal für den einen Nachrichtentag oder die zwei Nachrichtentage, die das jeweilige Thema die Medien beherrscht. Also Anfang Dezember ist der WTO-Gipfel in Seattle im Chaos geendet. Die haben sich auf überhaupt nichts geeinigt in den Konferenzräumen. Und sagen, sie wissen auch noch nicht, wie es weitergeht. Und auf der Straße ist die größte Demo seit dem Vietnamkrieg zusammengegangen in Amerika. 100.000 Mann haben demonstriert gegen die WTO. Beides sind Ereignisse, also beides, sowohl die Demos wie die Sache selber, ist ein Ereignis, wo es sich lohnt, dass man sich das mal vornimmt. Denn der WTO-Gipfel selber und sein Platzen ist erstmal eine schöne Widerlegung von im Moment so sehr kursierenden Meinungen über den Welthandel. Die eine, über die es die ganze Zeit jetzt dann gehen wird, ist die, die jetzt dann auch die Presse beherrscht hat nach dem Ereignis. Ja was, ist Freihandel out, sind die Protektionisten wieder auf dem Vormarsch? Setzt sich niemand für Freihandel ein oder wer setzt sich noch für Freihandel ein? Solche Fragen werden gewälzt. Das kommt jetzt im Folgenden, da will ich sagen, die Frage, sind die Staaten inzwischen nicht mehr für Freihandel, sondern für Protektionismus? Tut so, wie wenn sie je für Freihandel anstatt für Protektionismus gewesen wären. Überhaupt der ganze Gegensatz von Freihandel und Protektionismus ist schon die Ideologie zur Sache und nicht die Sache selber. Zum Welthandel gehört Freihandel wie Protektionismus gleichermaßen. Aber wie gesagt, davon später. Die zweite Geschichte, die durch das Ereignis mal, also die zweite kursierende Auffassung, die zweite populäre Meinung, die durch das Ereignis mal gleich außer Kurs gesetzt worden ist, oder die man widerlegt sehen kann, wenn man sich dem Ereignis mal zuwendet, ist die, dass die Globalisierung die Staaten an den Rand gedrängt hätte. Die Wichtigkeit der Staaten, die Bedeutung, das Gewicht der Staaten auf dem Weltmarkt reduziert hätte. Das Ereignis WTO ist und sein Platzen ist das Gegenteil. Wenn jemand Freihandel gewährt, ist es der Staat, und wenn jemand irgendeinen Freihandel unterbindet, ist es wieder der Staat. Wenn der Freihandel erweitert werden soll, wie das immer am Anfang einer WTO-Runde das Projekt ist, Erweiterung der Möglichkeiten des Welthandels, dann sind es die Staaten, die diesen Handel, die die Regeln dafür machen, dass der Handel meinetwegen erweitert vonstatten geht, wenn es denn dazu kommt. Und es sind die Staaten, die sagen, nein, sie einigen sich auf nichts, und dann gibt es auch die Gelegenheiten für den Welthandel, diese erweiterten Gelegenheiten für den Welthandel nicht. Die Subjekte des Welthandels sind also nicht, oder jedenfalls nicht nur die Konzerne, wie die Demonstranten da in Seattle gemeint haben. WTO wäre der Diener der Konzerne, sind sie dann angetreten. Der Welthandel ist keine Veranstaltung der Konzerne, da ist es umgekehrt. Die Konzerne benutzen die Erlaubnisse, die die Staaten geben. Und Erlaubnisse, die die Staaten nicht geben, benutzen Konzerne nicht. Basta. Die Konzerne sind Subjekte des Welthandels, indem sie im Ausland Gelegenheiten und Erlaubnisse, was zu verkaufen oder was einzukaufen, ausnutzen. Das schon. Aber nicht in dem Sinn, dass der Welthandel stattfindet, wann und in welchem Maß sie wollen. Das sind und bleiben die Staaten. Zweite Widerlegung, die das Ereignis in sich selber enthält. Zweite Widerlegung ist die, dass die These, die jetzt in den Zeitungen immer gewälzt wird und nach dem Scheitern erst recht, Welthandel und seine Ausdehnung ist doch wohltätig für alle. Vergrößerung des Welthandels hat Wohlstandseffekte für alle Seiten. Die These ist widerlegt, und zwar nicht nur durch die Demonstranten, wo immerhin aus den verschiedensten, da komme ich ganz am Schluss noch einmal drauf, aus den verschiedensten Anliegen Leute zusammengefunden haben, zu sagen, in unserem Sinn ist der Welthandel jedenfalls nicht. Die Allgemeinnützigkeit davon, die wird durch die Demonstranten selber schon ernsthaft in Zweifel gezogen. Sie sind ja die Zeugen dafür, ihr Anliegen sehen sie geschädigt. Mal gleichgültig, ob ihr Anliegen das Überleben der Meeresschildkröten ist oder die Ablehnung von Kinderarbeit in der dritten Welt oder die Sorge um amerikanische Jobs. Nein, es waren ja nicht nur die Demonstranten, in dem die Runde geplatzt ist und es die Vertreter der Staaten haben platzen lassen, ist es ja deren Zeugnis. Welthandel ist nicht unter allen Umständen vorteilhaft. Und mehr davon ist nicht unter den Bedingungen vorteilhaft, unter denen das mehr davon zu haben gewesen wäre. Wenn Sie recht hätten, die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche oder der englische Economist, mit ihrer Behauptung, durch Welthandel gewinnen doch alle. Wenn Sie damit recht hätten, bräuchte es keine WTO. Es bräuchte überhaupt keine Regeln, dann könnte man das alles laufen lassen und das laufen lassen wäre das Allerbeste. Sollte es wirklich bloß so sein, dass kurzsichtige Politiker gegenüber der langfristigen Vernunft der Ökonomie stehen? Also die FAZ zum Beispiel, die hat das Ereignis kommentiert, die Politiker sind verrückt. Ihre eigene, die Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen im Land, die behandeln sie als Konzessionen, die sie anderen einräumen. So nach dem Muster, wenn man Handelsschranken abbaut, wird doch immer alles billiger und ist doch gut. Offenbar ist es nicht einfach immer gut, wenn alles billiger wird. Man könnte doch mal den Schritt nach vorne machen und sagen, ja, wenn man immer geglaubt hat, es darum ging es, dass alles immer billiger wird und dass immer die billigste Ware auf dem Markt siegt, wenn das der Vorteil wäre, ja, dann bräuchte es keine Handelsgesetze, dann bräuchte es keinen Handelsabbau und kein Feilschen darum, dann wären wirklich diese Handelserlaubnisse oder die Öffnungen, die Staaten vornehmen, dann wären sie wirklich keine Konzessionen, sondern unmittelbar Vorteil. Sie werden aber als Konzessionen behandelt, ja offenbar, weil sie ja welche sind. Kommt die Süddeutsche Zeitung zu demselben Punkt und sagt und wärmt die uralte These von den komparativen Kosten auf. Das hat schon der Ricardo in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts hat schon ein Theorem entwickelt, am Welthandel gewinnen alle. Denn auch der Staat, der unproduktiv ist und viel Arbeit in sein Produkt stecken muss und wenig von auswärtigem Produkt für seine Arbeit kriegt, auch der Staat spart noch Arbeit oder erwirbt das Produkt noch billiger, wenn er das, was er auf den Markt bringen kann, auf den Markt bringt und dafür das kauft, was andere herstellen, anstatt dass er selber alles herstellen wird. Also das Argument am Welthandel gewinnen alle, denn wenn jeder Staat das macht, was er, oder wenn in jedem Staat das produziert wird, was sie dort am besten können, dann haben doch alle was davon, denn dann kommt jeder zu dem Gut, das er will, auf die unaufwendigste Weise. Ein Argument, welches dem Welthandel einen Gebrauchswertnutzen attestiert. Man kriegt für seinen Aufwand mehr nützliches Produkt. Ich möchte jetzt ein bisschen Wissenschaftskritik an dem Gedanken machen und dann wieder weitergehen in, wie der Welthandel wirklich funktioniert. will darauf hinweisen, dass es schon eine völlige Verkennung dessen ist, worum es beim Welthandel geht, wenn man ihm einen Gebrauchswertnutzen attestiert. Also den Nutzen, jemand kommt an das, was er will, und zwar auf die unaufwendigste Weise. Soweit es das gegeben hat, dass Staaten Waren importieren, die es bei ihnen nicht gibt, ist das eine historische Geschichte, die liegt lange zurück. Die hat vielleicht das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg noch gehabt, wo sie den Kautschuk nicht hergekriegt haben und so Zeug. Ansonsten wird nicht mehr deswegen getauscht, weil man selber eine Sache nicht hat. Muss ich bloß mal die großen Handelsströme anschauen. 2/3 des Welthandels, 2/3 des Welthandels, wenn man den Inner-EG-Handel auch als Außenhandel betrachtet, und noch immer knapp die Hälfte des Welthandels, wenn man den Inner-EU-Handel wie Binnenmarkt nimmt und nur den Handel, der von der EU nach auswärts geht, betrachtet. Immer noch knapp die Hälfte des gesamten Welthandels findet nur zwischen Europa und Amerika statt. Also zwischen USA plus Kanada und der EU. Das muss man sich mal vorstellen, 2/3 Austausch findet also statt zwischen Staaten, die sowieso alles herstellen können. Da kauft keiner was, was er selber nicht hat. Die tauschen Boeing gegen Airbus. Und, weiß ich, Chrysler Voyager gegen Espace. Die kaufen nichts, was bei ihnen nicht gibt. Und die Staaten, die kaufen müssen, weil es bei ihnen was nicht gibt, ja, das sind die sowieso nichts werden auf dem Weltmarkt. Das sind die dritten Weltstaaten, da gibt es das, ja, Maschinen, fortgeschrittene Technologie gibt es bei ihnen nicht. Dann müssen sie immer mit Bananen, so viel Bananen verkaufen, bis sie dann irgendwann ein Zahnbohrgerät dafür kriegen. Und das dauert lang. Aber die großen Handelsströme finden überhaupt nicht wegen des Gebrauchswerts statt. Also überhaupt nicht wegen, dass man ein Produkt bräuchte und nicht hat. Die finden statt, weil damit Geld erlöst wird und dann kauft man die billigere Ware und verkauft, und je nachdem, Handelskonditionen, Vorteile, vielleicht auch die Vielfalt der Automodelle. Alles das kann ein Grund sein, aber nicht, dass man etwas nicht hat, was man bräuchte. So, insofern ist der Bezugspunkt, und dann kriegt ein Land etwas mit geringerem Aufwand, der Bezugspunkt ist schon völlig verquer, weil um das geht es einfach gar nicht. Außerdem ein kleines Gedankenexperiment, die Überlegung, es ist doch besser fürs Land, wenn es von außen was kauft, was auswärts billiger produziert wird. Dann braucht es den größeren Aufwand daheim nicht treiben. Ja, so der Gedanke. Nehmen wir ihn ein bisschen extrem und sagen, und wenn ein Land feststellt, alles ist außen billiger, was denn dann? Dann fährt man immer besser, wenn man die auswärtige Ware kauft und immer schlechter, wenn man die einheimische kauft. Wunderbare Sache, alles bestens, alles unglaublich billig. Aber die Frage, und womit sollen sie bezahlt werden, die auswärtigen Waren, gibt es die auch noch? Wenn ein Land immerzu nur einkauft, weil es im Ausland alles besser und billiger ist und selber nichts zu verkaufen hat, ja, dann ist der Welthandel schnell vorbei. Können Sie das Land zumachen, weil es so furchtbar günstig ist, immer auswärts zu kaufen? Da kaufen Sie natürlich auch nichts auswärts, weil das Geld ja gar nicht da ist, mit dem man was kaufen könnte. Hat auch schon nicht gestimmt. Die Handelsströme sahen ja immerhin anders aus zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ja, da gibt es dieses Ricardo-Argument, ist was? Portwein gegen Tuch. Ja, genau. Portwein gegen Tuch. Jetzt bei Portwein hast du es wirklich gut, das bringen die nebligen britischen Inseln nicht her. Tuch wohl. Klar, das geht ja mit Südfrüchten und so weiter, da ist ja immer noch was dran. Dennoch, in jedem Fall ist das Zeug dem Geldvergleich untergeordnet und wenn eingekauft wird, was vielleicht irgendwann auch mal gibt, wenn was auswärts eingekauft wird, weil es wirklich fehlt, dann ist es ein Fall von Not und deswegen auch ein Fall, wo das echte Kalkulieren, nämlich was ist denn wirklich billiger, was ist denn der günstigere Kauf, wo die Überlegung gar nicht stattfindet, weil eine Not vorliegt. also weil eine Notwendigkeit vorliegt. Nehmen wir noch ein Beispiel, der ganze Ostblock hat zeitenweise, also in seiner späteren Zeit, das Bedürfnis gehabt, Technologie zu importieren. Ja, wer sie nicht hat und importieren muss, der rechnet nicht, der kann nicht rechnen, der kann nicht sagen, die ist zu teuer. Entweder sie wird gebraucht, dann muss man den Preis zahlen, oder die Notwendigkeit existiert gar nicht. Ja, nur dann kann man den Preisvergleich machen und sagen, ich nehme das Beste und Billigste. Also insofern ist das immer schon ein gebrauchswertmäßiges Missverstehen des kapitalistischen Welthandels, auch bei dem schon gewesen. Was aber kein Wunder ist, weil alle Rechtfertigung der Geldwirtschaft geht schlechterdings nur über den Gebrauchswert, über die Nützlichkeit. Kein Mensch kann sagen, das Geld selber ist das Schönste. Und wenn das immer mehr wird, ist alles bestens. Jeder muss sagen, das ist gut, weil man es für was brauchen kann. Also jede Volkswirtschaftslehre muss den Kapitalismus mit Gebrauchswertgesichtspunkten rechtfertigen. Und dabei ist gerade der Witz, dass um die nicht geht. Mit dem letzten Experiment habe ich jetzt schon was eingeleitet, was wieder ins Objektive führt. Nämlich dieser Gedanke, kaufen wir doch immer auswärts, da ist billiger. Der Gedanke, der immerhin eine Grenze unterstellt, also ein Innen und Außen, ein Land und den Rest, immerhin das anspricht und dann sagt aber, außen kaufen kann günstig sein. Der Gedanke führt darauf, dass der Staat des einen wie des anderen Landes selber das Subjekt ist, welches die Handelsströme bilanziert. Da merkt man was, der Handel hat einen Effekt auf den Privatmensch, der handelt, und einen Effekt auf den Staat, über dessen Grenzen die Handelsströme rein und raus gehen. Derjenige, der handelt, sagen wir der Importeur oder der Exporteur, der macht immer einen Gewinn, wenn er das Geschäft macht, sonst würde er es gar nicht unternehmen. Also alle Importeure, die vom Ausland billigere Ware kriegen, als das Preisniveau daheim ist, können Geschäfte machen, wenn sie die Waren kaufen und am einheimischen Markt absetzen. Der Staat aber bilanziert es raus und rein und stellt im Ergebnis fest, ob die Nation reicher oder ärmer geworden ist. Im Ergebnis des Handels, im Ergebnis allen Reins und allen Raus, kommt eine Handelsbilanz zustande. Und die Handelsbilanz weist aus, ob der Staat Geld der Welt, Geld aus dem Ausland attrahiert hat oder ob das Ausland Geld aus diesem Land im Ergebnis kassiert hat. Da fällt noch was auf, noch was gegen den Gebrauchswertgedanken. Und da tröstet es den Staat überhaupt nicht, dass er sagt, im Großen und Ganzen war es doch ein Äquivalententausch. Was wir an Geld verloren haben, haben wir doch an Ware gewonnen. Könnt ihr doch sagen, ja, dafür haben wir doch jetzt die Autos, die Amis hergegeben haben. Nicht schlecht, Geld haben die, aber dafür haben wir denen ihre Ware. Auch umgekehrt gibt es nicht. Ein Land exportiert, wie Deutschland, der Exportweltmeister. Die sagen auch nicht, schade um die vielen schönen Maschinen, die jetzt weg sind. Wir haben bloß Zettel von den anderen. Speziell aber beim Negativen, da tröstet es den Staat überhaupt nicht, dass er doch was gekriegt hat fürs Geld, das jetzt weg ist. Sondern er stellt fest, geldmäßig gesehen sind wir ärmer geworden durch den Handel. Und es ist vollkommen klar und jeder weiß es, auf diese Optik kommt es an. Das heißt aber auch umgekehrt was. Das heißt umgekehrt, der Erwerb von Weltgeld ist der Zweck des Außenhandels, nur dafür findet er statt. Nur dafür, dass eine Nation sich übers Hin und Her mit dem Kaufen und Verkaufen, mit einer anderen Nation, dass die sich daran bereichert. Nur dafür lässt die Regierung den Vergleich einheimischer und ausländischer Ware zu. Dabei ist klar, die ist nicht gegen Importe. Natürlich ist Import okay, wenn er eine billige Ware ins Land bringt. Das senkt die Löhne, das senkt den Kostpreis der Industrie und trägt insoweit dazu bei, dass dieses Land selber konkurrenzfähige Ware hervorbringt. Insofern ist Import gern gesehen, aber bloß wenn die Zahlen für den Import im Ergebnis dann doch etwas kleiner ausfallen als die für den Export. Nur als Mittel einer positiven Handelsbilanz ist das Einkaufen auswärts recht. Auf Dauer eine negative Handelsbilanz ist für einen Staat eine Katastrophe. Dabei muss man auch die Einschränkung noch reinnehmen. Auf Dauer. Ja, auch gewisse Phasen von negativer Handelsbilanz. Weil man in dieser Zeit die Technologie aus dem Ausland importiert und sich dadurch konkurrenzfähig macht, um dann später mit Wunder was für einen Erfolg auf dem Weltmarkt aufzutreten. Auch das wird ja hingenommen, wenn man auch nicht gleich sagen kann, dass es ein Konzept wäre. Wenn es sich halt ergibt, dass Staaten negative Bilanzen haben, dann leben sie damit, mit der Perspektive. Wenn aber Staaten auf Dauer negative Bilanzen haben, dann führt es in neue Verhältnisse. Dann werden sie halt schön langsam zu Schuldnerstaaten. Soweit. Deswegen gibt es den Standpunkt, wir sind für Freihandel und nicht für Protektionismus. Deswegen gibt es den nicht. Wenn der Standpunkt, wie ich jetzt gesagt habe, jedes Staats der ist, es kommt darauf an, durch Außenhandel am Ausland zu verdienen. Und nochmal, ich meine jetzt immer das staatliche Verdienen, das Verdienen, das sich in der Bilanz ergibt. Jeder einzelne Außenhändler verdient sowieso, wenn er Außenhandel treibt. Macht also einen Gewinn durch Verkauf oder durch Einkauf. Sonst wird er es ja nicht tun. Sondern es geht ums staatliche Gewinnen, nämlich Geld der anderen Nationen bei sich eingehen sehen. Wenn das der Zweck des Außenhandels ist, dann ist jeder Staat für Außenhandel und kein Staat unbedingt für Außenhandel. Jeder ist für den Außenhandel, der bei ihm die positive Bilanz gewährleistet. Deswegen ist jeder Staat dafür, eigentlich ist jeder Staat dafür, dass andere Staaten ihre Grenzen öffnen. Und er selber öffnet sie gerne bloß bei den Waren, bei denen er selber gar nicht konkurrieren will. Oder bei denen er so überlegen ist mit seiner Produktivität, dass die anderen gar nicht konkurrieren können. Kein Staat ist einfach dafür, die Grenzen wegzumachen. Und übrigens, wenn man es ernst nimmt, wenn die Staaten, die bilanzierenden Staaten, die doch ihrem Wesen nach eine Handelsbeschränkung sind, sie sind Handelsbeschränkung dadurch, dass sie bilanzieren. Dass sie sagen, ob der Außenhandel ihnen was eingebracht hat oder ob er ihren Status gefährdet. Dadurch sind sie Handelshindernis. Wie sollen diese Subjekte, die Handelshindernis sind, dafür sein, Handelshindernisse einfach überhaupt abzubauen? Da müssten sie sich ja sich als bilanzierende Subjekte rauskürzen. Also das ist ausgeschlossen. Deswegen haben Handelsverträge immer das Paradoxe, dass sie den Freihandel vom anderen wollen und selber sich die Schranken reservieren wollen, die sie brauchen, um den Erfolg im grenzüberschreitenden Geschäft sich zu sichern. Weil man aber die Zustimmung des anderen Staats zur Öffnung seiner Grenzen bloß kriegt, wenn man dem Partner und Konkurrenten ein ähnliches Angebot selber macht. Deswegen geht es jetzt in die Handelsdiplomatie, nämlich ein einziges Feilschen: Was räumst du an Schranke weg, dafür, dass ich was an Schranke wegräume? Welche Schranke will ich aber auf gar keinen Fall weggeräumt sehen? Weil die brauche ich. Wie viel kostet es mich an deiner Konzession, wenn ich irgendwas überhaupt nicht wegräumen will? Das ist die Natur der Handelsdiplomatie. Welchen Zoll senkst du, welchen Import von mir lässt du zu, welchen Import von dir muss ich dafür zulassen? Jeder Handelsvertrag ist irgendeine Fixierung von Erlaubnis und Verbot, von Schranke und Öffnung. Und jeder Handelsvertrag führt seiner Natur nach über kurz oder lang zur Unzufriedenheit mit ihm. Warum? Weil der Vertrag nicht wegen des Vertragsinhalts geschlossen wird, sondern wegen des nationalen Erfolgs, den man damit anpeilt. Und beides ist nicht dasselbe. Also der Vertragsinhalt heißt zum Beispiel, wir senken die Zölle auf Autos um 20%. Der Vertragsinhalt, wenn im Vertrag steht und wenn Sie sonst nichts wollten, können Sie ja damit zufrieden sein. Die Senkung passiert und fertig. Gewollt wird die Senkung aber mit der Perspektive und dann verkauft Europa nach Amerika mehr Autos. Und wenn sich nach 2, 3, 4 Jahren rausstellt, wir verkaufen gar nicht mehr Autos dorthin, sondern vielmehr die Amis verkaufen mehr Autos hierher, dann war der Handels, dann ist das Ergebnis der Grund, also dann ärgern sie sich eigentlich über das Ergebnis und nicht über einen Handelsvertrag. Andererseits aber wird die Kritik gleich auf den Handelsvertrag bezogen und nicht aufs Ergebnis, in dem es nämlich heißt, da müssen wir was Falsches ausgemacht haben. Oder da gewährt der Vertrag unfaire Vorteile der anderen Seite. Der Vertrag braucht eine Revision, der braucht eine Reform. Wir müssen es neu fassen. Übrigens, im Neufassen steckt schon, wir wollen ja den Außenhandel fortsetzen. Wir wollen ja nicht einfach sagen, schottendicht Unterlassung. Wir wollen ihn fortsetzen, aber unter Bedingungen, die wiederum unseren Erfolg gewährleisten und nicht unseren Misserfolg erlauben, wie es offenbar jetzt passiert ist. Also es muss zum Handel, zum internationalen Handel gehört der Streit über ihn zwischen den Partnern, weil ja jeder seine nationale Bereicherung durch den Vertrag sucht und weil nun mal nicht alle Seiten positive Bilanzen haben können. Die Bilanz, die rechnet ja raus und rein zusammen und dann kommt raus, ob man insgesamt mehr importiert oder insgesamt mehr exportiert hat. Und es kann unmöglich sein, dass alle immer insgesamt mehr exportieren. Irgendwo muss ich auch noch hin. Eine unausgeglichene Bilanz ist also eindeutig, ein Staat hat gewonnen, ein anderer Staat hat sich handelsmäßig schlechter gestellt. Deswegen gibt es immer die Unzufriedenheit mit den Ergebnissen des Handels. Allerdings nicht bloß von der Seite der Verlierer, sondern auch umgekehrt von der Seite der Gewinner. Sie entdecken irgendwann die Schranke, meinetwegen 20% hat man die Autozölle gesenkt. Jetzt entdecken Sie, dass man noch mehr verkaufen könnte, wenn die Zölle noch niedriger wären. Auch Sie werden kritisch. Und eins wird im Ergebnis klar, es wird für einen Verlierer schwer, neue Handelskonditionen auszumachen, weil er, also die dann zu seinen Gunsten sind, weil er hat ja über den Prozess des Austauschs hin und her erstmal verloren. Jetzt fehlt ihm das Geld, das die andere Seite hat. Wer jetzt erpresserisch auftreten kann, ist eher die andere Seite als die eine. Irgendwann braucht so ein Staat Kredit, wenn ihm das Geld ausgeht. Deswegen ist es natürlich auch wieder illusorisch zu meinen, Unzufriedenheit mit einem Handelsvertrag würde zu einer positiven Korrektur führen können, so ohne weiteres. Nein, die Unzufriedenheit führt halt zur Konfrontation mit dem anderen politischen Willen. Es soll eine neue Geschäftsgrundlage her, aber die andere Seite drückt ja genauso in ihr Richtung. wieder ganz schnell. Ja. Ich finde es ein bisschen missverständlich, das mit der Unzufriedenheit mit dem je starken Konditionen vom Scheitern her auszudrücken. Also ich finde es einfach sauberer, dass beide Seiten unzufrieden sind, einfach deswegen, also was sie als Ausgangswiderspruch sagt, dass die Konditionen werden eingeräumt wegen des nationalen Rückfisses. Deswegen entdeckt jede Seite immerzu die Konzession, die in jeder Regelung ist, also dass zwei Staaten oder heute alle miteinander gehen und so, dass in der Regelung ein Stück Rücksicht auf das Interesse der anderen Nation steht. Doch immerzu beim Resümee, was ist rausgekommen. Von der Fragestellung her muss das sein. Ich sage es jetzt auch deswegen, weil es ist doch erst einmal korrekt zu sagen, unverschämter im Sinne auf die Gewinnernationen, die immerzu in der Verschuldung der anderen einen Hebel entdecken, zu sagen, also nur als Freunde merkt ihr nicht, wie nützlich kann man nimmer leben. Also ich hätte gesagt, erst einmal der Widerspruch ist, weil halt Imperialismus oder Weltmarkt staatlicher Art konzipieren die sich Regeln unter denen der Autos oder sonst was verschieben. Und jeder Staat macht deswegen sich und hat deswegen auch immer zu im Ergebnis oder im Rückbezug aufs nationale Interesse den Grund, das, was mal eingetreten ist, wieder zu bezweifeln und auf seine Erpressungsfähigkeit zu reflektieren, ob er denn so konziliant weiterhin sein muss. Es war das halt mit dem Scheitern angefangen. Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Eigentlich ist wegen dem Gegensatz, ich erlaube dir einen Handel, damit du mir einen erlaubst, ich muss auf deinen Willen Rücksicht nehmen, damit du auf meinen Rücksicht nimmst, in dem Vertrag ist immer schon die Unzufriedenheit drin. Man setzt sein Interesse nicht unbedingt durch, weil man den anderen Willen braucht. Deswegen gibt es immer die Rückfrage, habe ich die Rücksicht auf den anderen Willen in dem Maß wie bisher noch nötig? Und die ist, das ist so abstrakt formuliert, dass es die Frage Erfolg oder Nicht-Erfolg erstmal gar nicht reinbringt. Und es zu Recht, weil es ja wirklich nicht die Erfolglosen sind, die in der Handelsdiplomatie anspruchsvoll werden, sondern die Erfolgreichen. Die kommen zu dem Ergebnis, ihr seid durch eure Niederlagen im Handel von uns jetzt abhängig geworden. Und deswegen können wir gegen euch mehr Rücksichtslosigkeit walten lassen, als wir gestern vereinbart haben. Also ist der Fortschritt der sogenannten Globalisierung oder der Fortschritt der Liberalisierung ist immer die Tat der Sieger, also das ist völlig klar. Insofern ist es nicht die Unzufriedenheit des Verlierers, die zur Reform von dem ganzen Zeug führen würde. Ich habe das ja vorhin schon nachgezogen gehabt, aber es ist richtiger, dass man das vom abstrakten Gesichtspunkt her auf ableitet, den Reformwillen, die Korrekturwillen von Verträgen, als von der Erfolgs- und Misserfolgslage. Was ich jetzt machen wollte, waren noch zwei weitere Schritte, nämlich so abstrakt, wie ich es bisher geschildert habe, nämlich ein Staat erlaubt einem anderen irgendwelche Sachen bei ihm zu irgendwelchen Bedingungen einzuführen, damit der andere das ihm erlaubt. Das ist schön abstrakt und prinzipiell, aber inzwischen längst von dem GATT und später noch von der WTO, sagen wir mal, überformt. Das einfache zweiseitige Verhältnis, zwei Staaten einigen sich, ich kann deine Haselnüsse gebrauchen, nimm du meine Autos. Das gibt es schon längst nicht mehr. Der Welthandel und seine Regelung ist von einer zweiseitigen Sache zu einer multilateralen geworden, und zwar schon nach 1945. das sogenannte GATT, General Agreement on Trades and Tariffs heißt es, hat als seinen wesentlichen Inhalt die sogenannte Meistbegünstigungsklausel. Und es ist eigentlich identisch mit das Verbot bilateraler Handelsverträge. Meistbegünstigung heißt immer, je beste Handelsbedingung, die du einem Handelspartner einräumst, sollst du allen Handelspartnern einräumen. Und dafür kriegst du was? Nämlich, auch alle anderen Handelspartner räumen dir die beste Handelsbedingung ein, die sie irgendeinem Staat einräumen. Diese Meistbegünstigung, also diese, da kann man ja mal was sagen, diese generelle Liberalisierung des Handels. Aber vielleicht ist sogar Liberalisierung noch nicht richtig. Sagen wir mal, die Verallgemeinerung von Handelsbedingungen ist auch ein nationales Interesse. Und zwar war es im Ausgangspunkt eindeutig das nationale Interesse der Amerikaner. Die damals produktivste, konkurrenzfähigste Nation. Sie ist, wie der Herr Jesus beim Glauben, immer als Dritter, immer mit dabei. Ja? Also der Herr Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, dann bin ich immer mittendrin. Und so ähnlich ist es mit den Amerikanern im Handel. Wenn zwei Staaten sich irgendwo auf was einigen, dann sind die Amis immer schon mitten dabei. Es gibt keine Handelsbedingungen, die nicht immer auch den Amerikanern eingeräumt werden und die als die produktivste Nation, als mit der konkurrenzfähigsten Ware, sind sich sicher, wenn sowas irgendwo eingerichtet, jede Handelsbedingung, die irgendwo günstig eingerichtet wird, ist eine Gelegenheit für ihre Geschäftsleute. Also das hat überhaupt das offene Handelssystem der Welt geschaffen und es hat verhindert, richtiggehend verboten, dass Staaten sagen, ach, wir haben da ergänzende Schwächen. Sagen wir mal, eure Haselnüsse sind nicht die billigsten, aber unsere Autos sind auch nicht die billigsten, die konkurrenzfähigsten. Wir könnten uns doch wechselseitig stärken, indem wir Dritte ausschließen und uns den Austausch hier gewähren. Ja, das ist verboten worden, das ist ausgeschlossen worden. Stattdessen haben die Nationalinteressen ja eine Vorschrift gekriegt, einen Weg gewiesen gekriegt. Ja, ihr dürft euch über den Welthandel bereichern. Jede Nation soll sich über den Welthandel bereichern. Der Widerspruch ist vorhin schon mal gefallen. Immerhin, alle sollen es dürfen, aber dafür müssen sie das Recht der überlegenen Produktivität anerkennen. Der jeweils Produktivste soll gewinnen. Oder anders ausgedrückt, einen anderen Weg fürs Nationalinteresse, sich zu stärken, als durch das Hochzüchten von konkurrenzfähigem Kapital, als durch einen Beitrag zum Außenhandel in der Welt. Andere Wege der Erhaltung der Nation sind ausgeschlossen, verboten und wurden ja auch direkt angefeindet, wo es gegeben hat. Der Ostblock als die große Ausnahme zum GATT ist ja ewig lang in einem kalten Krieg bekämpft worden. Aber jetzt heißt das Ding ja nicht mehr GATT, sondern WTO. Und das Angebot, beteiligt euch am Weltmarkt, wachst an ihm, benutzt die Gelegenheiten eines wachsenden Weltmarkts, indem ihr euch der Konkurrenz stellt. Das ist von der Kategorie, von der Art eines Angebots zu einer Existenznotwendigkeit geworden. Ich lese euch mal vor, was heute steht in der Frankfurter Allgemeinen, ein großer Artikel von so einem Diplomaten oder nein, Professor Rechtswissenschaft Hamburg, Fachmann für Recht der EU und der WTO. Was sagt der, dass das Neue an der WTO ist? Er sagt generell, geradezu revolutionär war die Vereinbarung einer obligatorischen Streitbeilegung, der die Mitglieder der WTO nicht mehr ausweichen können. Galt bis dahin das Konsensprinzip. So können seither Staaten auch gegen ihren Willen dem Streitbeilegungssystem unterworfen werden. In kaum einem anderen internationalen Rechtssystem haben sich die Staaten bisher zur Vereinbarung von wechselweise zwingenden Rechtsschutzverfahren bereitgefunden. Also der macht einen Vergleich zwischen WTO und GATT und legt die entscheidende Neuerung in das zwangsweise Streitbeilichtungsverfahren, wo Staaten auch Pflichten gegen ihren Willen auferlegt werden können. Das, sagt er, war beim GATT nicht so. Beim GATT war es eben so, dass Staaten, die waren ja nur zur Gleichbehandlung aller auswärtigen Anbieter verpflichtet. Meistbegünstigung heißt ja nicht, du musst den Zoll auf Autos um 20% senken. Ja, wenn ein Land meint, es braucht seine Zölle auf Autos bei 15% oder 30%, dann ist ihm das durchs GATT nicht verboten. Es darf nur nicht dem einen Importeur 15% und dem anderen Importeur 30% auf den Verkaufspreis draufschlagen. Da war also der Wille der Staaten, sich über den Welthandel zu bereichern und auch ihr Egoismus, es nur zu Bedingungen zu tun, die ihnen auch die diesen Staaten oder die dem jeweiligen Staat auch irgendwie erfolgversprechend erscheinen. Diesen Gesichtspunkt war das GATT bei allem Willen zum Verallgemeinern der Handelsbedingungen unterworfen. Die wirkliche Verpflichtung im GATT war nur die Nichtdiskriminierung der Anbieter. Nicht aber der Zwang zur Marktöffnung an dieser oder jener Stelle. Wenn jetzt die WTO den Übergang dahin macht, dass Staaten auch gegen ihren Willen einem Streitbeilegungssystem unterworfen werden, also dann auch den Rechtssprüchen der WTO unterworfen werden, dann ist eins völlig klar. Dann steckt da schon drin die Rücksicht auf den kalkulierten Nutzen des jeweiligen Mitgliedstaats findet nimmer statt. Dass der Staat aus Eigeninteresse sagt, das will ich, das wird nicht mehr zum Kriterium der Handelsdiplomatie gemacht, sondern es werden vielmehr eben Schlichtungsverfahren entworfen. Da kann natürlich jeder Staat noch mitreden. Da kann auch jeder sagen, ich will, dass zum Beispiel erlaubt wird, dass man Schutzzölle einrichtet, wenn im Land die Handelsbilanz ganz furchtbar durcheinander gerät. Und wenn die anderen sagen, ja okay, da lassen wir uns drauf ein, dann kommt das auch als eine erlaubte Schutzmaßnahme in die WTO-Regeln. Wenn die anderen sich aber nicht drauf einlassen, kommt es auch nicht rein. Wenn ein Staat dann aber den Zoll erhöhen will, dann macht er das nicht mehr aus eigenen Stücken, sondern dann fragt er bei der WTO nach, ob er darf. Dann meldet er bei der WTO den Rechtsgrund an, den er angeben kann. Und die WTO entscheidet, ob der Rechtsgrund wirklich vorliegt oder nicht. Die WTO ist in der Hinsicht ein doppelter Fortschritt. Na, jetzt muss ich mal schauen. Ja, ja. Die freiwillige Unterordnung unter die Führung der USA, die eben vorher beim GATT der Fall gewesen war, die ist in einer doppelten Weise vorbei. Einmal ist es mit der eindeutigen Führung der USA vorbei, und das ist der große Erfolg der Europäer bei der Einrichtung der WTO. Nämlich die Unterwerfung aller Mitgliedsländer unter ein Streitschlichtungsverfahren schließt die USA ein. Auch die sind nicht mehr der Staat, der außer Konkurrenz ist, sondern auch die kriegen ja von der WTO irgendeinen Rechtsspruch, und dann müssen sie, jedenfalls dem Sinn der WTO nach, dem entsprechen. Das Moment, Amerika ist zum bloßen Konkurrenten geworden, und auch die Europäer können die Amis binden und nicht immer bloß umgekehrt. Das ist die eine Hälfte, inwiefern freiwillige Unterordnung unter die USA vorbei. Die andere Seite ist aber die Seite, freiwillige Unterordnung ist vorbei. Die WTO ist eine Unterordnung, ja, die sieht Kündigung nicht mehr vor. Dass ein Staat sagt, nein, das ist nichts für ihn, er will das nicht, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Es ist umgekehrt so, dass alle Staaten aus dem Handelssystem mehr oder weniger stark ausgeschlossen werden, wenn sie nicht sich den WTO-Regeln unterwerfen, wie es ja an China immer wieder Thema ist. Und China will rein in die WTO. Es hat also was davon, dass diese nationale Abwägung, nützt es mir mehr oder nützt es mir weniger, dass die bloß einmal stattfindet, am Anfang. Und dann ist die Unterordnung unter die WTO fertig. Also, halten wir mal fest, was klar ist. Was nicht ganz klar ist, ist dieses Ding Europa-Amerika-Fortschritt oder wer ist der Initiator davon. Der Fortschritt von GATT zur WTO ist der, dass natürlich wieder die Erfolgsnationen, die erreichten Marktzugänge in der Welt nutzen können, dass die den Übergang machen von Marktzugänge sind, was das gewähren andere Staaten, zu das behandeln wir wie am Besitzstand, hinter den man nicht mehr zurück darf. Und die Freiheit, dass Staaten das nach Nutzen, nach ihrer Kalkulation, nach ihrem Nutzen und ihrem Schaden gewähren, die Freiheit ist ein Betrug an unserer Möglichkeit, an ihnen zu verdienen. Diese Freiheit soll beseitigt werden. Dadurch der Übergang, einseitige Rücknahme von Handelskonzessionen ist nicht mehr vorgesehen, sondern unterliegt in jedem Fall den Streitorganen der WTO, in denen besondere Schutzmaßnahmen mit anerkannten Rechtstiteln gerechtfertigt werden müssen und dann erlaubt werden von der WTO oder eben nicht passieren dürfen. Also das ist erstmal das Grundmuster. Der Übergang von, es ist doch der Egoismus des Staats, der ihn zum Handelsvertrag drängt, weil er sich einen Vorteil davon verspricht, zu die erreichte Marktöffnung in der Welt ist das Recht der Erfolgreichen. Und dahinter zurück darf man nicht mehr. Also dieses Verbot, das geht nicht. So, das ist alles, was in dem Wort Streitschlichtungsverfahren drinsteckt. Und das ist noch jenseits von der Frage, und was ist denn der Stoff, auf den sich die WTO so wirft? Gut, jetzt ist klar, wenn das Anliegen der Erfolgreichen ist, dann ist es immer erstmal das Anliegen der Amerikaner, des anderen Staaten zu verunmöglichen, diesen Rückzug. Dann ist es zweitens sehr schnell auch das Anliegen der Europäer gewesen, weil die ja genauso am Weltmarkt sehr erfolgreich operieren. vielleicht sogar erfolgreicher als die Amerikaner inzwischen. Also jedenfalls, was die Handelsbilanzen betrifft, seit langem schon erfolgreicher. Gut, und die Unterordnung, dass auch die Amerikaner sich den Schiedssprüchen der WTO beugen müssen, war damals, 1993, wie das verhandelt worden ist, der große Knackpunkt. Und dass das durchgekriegt worden ist, das war der große Erfolg der Europäer. Aber immer bei dem Stoff, der erstmal dieses Verbot des Nationalen, also es wird verboten, dass die Handelskonzessionen, die die Staaten sich wechselseitig gewähren, von den Staaten selber am Maßstab ihres Vorteils bewertet werden. Stattdessen ist es jetzt alles eine Sache aller und jede Konzession, die in der WTO als neuer Stand der Welthandelsregulierung steht, ist für die Mitgliedsländer Pflicht. Dass übrigens alle Staaten sich darauf einlassen. Klar, die nichts zu melden haben, lassen sich immer bloß darauf ein, weil sie halt nichts zu melden haben. Aber die Entscheidenden. Das ist auch bei denen ein Übergang von, der Welthandel ist ein Vorteil, den man hat, der größer oder kleiner ausfällt, zu, der Welthandel ist eine Lebensnotwendigkeit der Nation. Also dieses Moment des GATT und die Ausweitung des Welthandels, die damals stattgefunden hat, hat die Nationalökonomien von der Droge absolut abhängig gemacht. Das ist nicht mehr ein Plus über die nationale Reproduktion hinaus. Also da ist ein Land, das lebt mit sich und was es übrig hat, wird nach außen verkauft. Das gibt es alles längst nicht mehr. Jeder nationale Kapitalismus funktioniert bloß, weil er einen bedeutenden Teil seines Produkts im Ausland absetzt. Also Welthandel ist Lebenselixier der Nationalökonomien geworden, das anerkennen die. Wenn sie sich wechselseitig binden darauf, dass ein Rückzug hinter einen erreichten Stand der Öffnung nicht erlaubt wird und jede Veränderung der Handelsregeln eine Sache des WTO-Konsenses selber wird. Dieser Fortgang, ausgedrückt als die Staaten dürfen nicht mehr ihre Konzessionen, ihre Marktzugänge oder ihre Handelsschranken, die sie aufrichten, am Maßstab ihres eigenen Nutzens messen, hat dann aber doch eindeutig den anderen, also für die Seite, für denen das nützt, hat es doch die Seite, du musst den Ruin, du musst die nationale Schädigung durch den überlegenen Handelspartner hinnehmen. Dein Markt ist mein Recht. Und wenn du auf ihm nicht bestehst, ist es ein Problem, das hast du, aber du darfst nicht mir mein Recht auf den Anteil an deiner Nationalökonomie streitig machen. Durch politische Maßnahmen. Sobald der Welthandel und diese Konzessionen, also die Handelsbedingungen, die da eingeräumt werden, dem Maßstab des nationalen Nutzens entzogen sind, ist die Regulierung unmittelbar das Instrument des Wegnehmens von Handelsanteilen. Also ich, der erfolgreiche Staat, ich verdräng dich auf dem einheimischen Markt. Und du musst das hinnehmen, denn das steht in unseren Regeln drin. Dann sind die Regeln aber auch das Instrument, dass der eine wächst auf Kosten des anderen. Das alles zeigt sich noch ganz besonders, wenn man von dem Abstrakten, mit dem ich jetzt da angefangen habe, nämlich Streitschlichtungsverfahren, übergeht zu den Themen, denen die WTO sich widmet. Die Molly hat es vorhin schon mal reingebracht. Seitdem es die WTO gibt, geht es nicht mehr um Zölle oder höchstens auch noch um Zölle, aber es geht um jede Menge sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse. Und da kommt jetzt auf einmal ein Riesenbereich innerstaatlicher Regelung, ein Bereich, der ursprünglich nicht einmal wegen dem Handel erfunden worden ist, ins Visier als eine unfaire Beschränkung meiner Chancen, auf deinem Markt Verkaufserfolge zu erzielen. Also der gesamte Gesundheitsschutz, wobei es jetzt lustig ist, wenn die Welt erstmal so eingerichtet ist, dann ist auch wirklich der Gesundheitsschutz ein Handelshemmnis, und der Staat, der einen Gesundheitsschutz beschließt, beschließt ihn auch immer mit Hinblick auf, wie wirkt er auf die Erfolge im Handel, die ich will. Wenn jetzt also die EU sagt, Hormon... Das ist nicht so einträchtig, meinst du das? Nein. Das zur Konkurrenz, nationale Regelungen zu machen, die erst einmal das, dass es jedenfalls mal unzureichend oder... Du hast einen Übergang gesagt. Ich habe jetzt halt einfach gesagt, wenn es der WTO-Standpunkt nimmt solche Sachen ins Visier. Und du hast jetzt du hast das hergeleitet. Du hast gesagt, wenn man allen gleiche Handelsbedingungen gewährt, also gleiche Zollschranken zum Beispiel, dann werden gerade die nationalen Besonderheiten zum Instrument, den Handel so zu lenken, wie man ihn will. Also wenn man gerade sagt, jeder darf Elektrostecker bei uns einführen, wenn er das kann und will, und zum selben Zoll. Aber die von den Amis mit ihren länglichen, wie heißen sie da, Steckern halt, ne? Ja, die nehmen wir nicht, die passen nicht zu unserem elektrischen System. Und die Stecker, die keine dritte Leitung haben zur Ableitung einer eventuellen Aufladung der Außenwand von einem Gerät, die dürfen bei uns aus Sicherheitsgründen nicht verkauft werden. Jetzt wird auf einmal lauter Zeug, übrigens zum Beispiel der Schuko-Stecker ist nicht erfunden worden, damit man ein Handelshemmnis macht. Aber wenn der Handel auf der Zollseite gleich und allgemein wird, dann wird die Vorschrift, aber Schuko-Stecker müssen es schon sein, die ist das Instrument, einem ausländischen Konkurrenten das Verkaufen zu verunmöglichen. Also werden dann solche Schutzmaßnahmen, wenn die Welt erstmal so weit ist, dann werden die auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet, und zwar vom Erfinder, wie von dem Staat, gegen den es gerichtet ist. Beide Seiten sagen, technische Vorschriften für Elektrogeräte sind doch bloß erfunden, um unsere auszuschließen. Und man muss zugeben, die werden auch erfunden dafür. Wenn also jetzt in Europa es heißt, Rindfleisch mit Hormonen, das können wir doch der Gesundheit unserer Bevölkerung nicht zumuten. Im ersten Blick, es ist eine gesundheitspolitische Maßnahme. Natürlich weiß jeder, das schließt die amerikanischen Hormonrinder aus. Also ist es auch eine Technik, immer zugleich auch eine Technik, amerikanische Verkaufserfolge am deutschen, am europäischen Rindfleischmarkt zu unterbinden, und das ohne, dass man Zollschranken gemacht hat, so nach dem Muster, und wir können am amerikanischen Rindfleischmarkt natürlich verkaufen, weil wir haben ja kein Hormon im Fleisch. Dann kommen die Amerikaner und sagen, aber Schimmelpilze, Rohmilchkäse ist bei uns nicht erlaubt, weil das ist gesundheitsgefährdend. Da kann der Franzose nur lachen, aber das hilft ja nichts. Der Amerikaner lacht ja über die Hormonregel. Jeder durchschaut beim anderen, dass seine Regelungen, also dass die jeweils anderen Regelungen doch bloß Handelshemmnisse sind. Auf die Tour wird aber, kann man sagen, na gut, sie sind ja auch, aber die andere Hälfte kommt auch rein. Auf die Tour wird das gesamte innere Gebaren eines Staates, was er an Gesundheitsregeln macht, was er an technischen Vorschriften macht, was er an Sicherheitsregulierungen macht, was er an Produkthaftung seinen Verkäufern aufbürdet, was er Banken als, ihr müsst ihren Stammsitz hier haben oder eure Sicherheiten hier niederlegen, sonst dürft ihr hier keine Kredite vergeben. Lauter Zeug, die ursprünglich den Grund hatten, die Sicherung des Bankenwesens gewährleisten. Lauter so Zeug gerät ins Visier und wird als unfaire Handelspraktik angegriffen, so, und immer von denen, die natürlich sagen, ja, wir würden uns, wenn ihr auf das verzichten würdet, bei euch einen Verkaufserfolg ausrechnen. Und so wird, wird immer mehr inneres Zeug der Staaten zu angegriffenem, angefeindetem Handelshemmnis. Merkt auch, was das Ganze antreibt. Der Standpunkt, senken wir doch die Zölle, also senken wir doch die politische Verfälschung der Verkaufspreise. Dann kann die produktivste Ware gewinnen. Na, das haben sie ja weit gebracht, lang gemacht und weit getrieben und jetzt sind sie schon bei sehr, sehr niedrigen Zollsätzen. Jetzt ist der Standpunkt, wir wollen aber immer noch mehr verkaufen im Ausland. Und dieses noch mehr verkaufen, der Blick drauf, sagt jetzt, ja gut, wenn die Zölle weg sind, dann warum können wir denn nicht mehr verkaufen? Warum können wir immer noch nicht mehr verkaufen? Weil die Staaten noch anders Zeug regeln als bloß die Zölle. Und also muss auch das internationalisiert oder kritisiert werden. Der zweite Punkt, fast der Unterpunkt davon, aber selber ein Riesending. Die WTO hat sich das Anliegen Subventionsabbau gesetzt. Also die Forderung der Amerikaner in diesem Fall jetzt bei der europäischen Landwirtschaft, die Subventionen müssen runter. Aber insgesamt gibt es auch beim Stahl, die Subventionen müssen runter. Und auch da ist der Blickwechsel interessant. Im GATT hieß es noch, freie Bahn der konkurrenzfähigen Ware. Die Ware, die konkurrenzfähig ist, die einen attraktiven Preis hat, die soll sich gegen diejenigen, die teurer sind, durchsetzen können. Produktivität soll das Mittel der Nationen sein. Nur mit Produktivität sollen sie sich bereichern dürfen. Ein eindeutiger Weg für den Erfolg der Nationen, aber andererseits ein Weg für den Erfolg der Nationen. Jetzt Subventionsvorwurf. Das ist ja nicht mehr der Standpunkt, die produktive Ware soll gewinnen, sondern jetzt ist ja jetzt werden ja die Methoden, wie die konkurrenzfähige Ware hergestellt werden, kommen ins Visier. Und es kommt der Vorwurf, ja, wenn der Staat nachhilft, um die Produktivität der Ware, um die Ware konkurrenzfähig zu machen, um die Produktivität der Industrie herzustellen, dann ist diese Produktivität ja auf unfaire Weise zustande gekommen. Das ist ein schöner Standpunkt. Das ist der Standpunkt, diejenigen, die von dran sind, haben das Recht, dass es auch so bleibt. Ja, Subventionen, mal ausführlicher. Subventionen gibt doch ein Staat seiner Industrie deswegen, weil sie in der Konkurrenzfähigkeit zurückliegt gegenüber einem ausländischen Anbieter. Wie ist, das habe ich schon oft erzählt, wie ist denn überhaupt Airbus zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten gegen das Monopol der Amerikaner auf die zivile Luftfahrt geworden? Ja, dadurch, dass sie 20 Jahre lang immer zu Subventionen gekriegt haben. Dadurch, dass in Europa nicht bloß ein Staat, sondern alle europäischen Staaten, alle bessern, alle, die Geld hatten, dass die Subventionen dafür bezahlt haben, dass man einen konkurrenzfähigen Flieger hinstellt. So, und inzwischen ist es geschafft. Jetzt ist es so. Airbus hat die Hälfte des Weltmarkts an zivilen Flugzeugen. Das Aufholen dieses Vorsprungs ist natürlich nur mit Staatshilfe gegangen. Denn dass es am Anfang nicht rentabel war, war ja der Witz. Das war ja der amerikanische Vorsprung. Und jetzt ist die Kritik, da werden unfairerweise Waren durch Subventionen konkurrenzfähig gemacht. Und es ist gleich, es ist unfair, mit Staatsmitteln einen Rückstand der jeweils nationalen Industrie in Sachen Konkurrenzfähigkeit aufzuholen. Das heißt dann eben, derjenige, der von dran ist, der das Kapital schon hat, der hat das Recht, dass er der Sieger in der ganzen Welt ist und bleibt. Also die Kaufkraft auswärts wird da in anderer Weise mit Beschlag genommen, nämlich nicht, wir haben ein gutes Angebot zu machen, nehmt uns, ist doch auch eine Gelegenheit für euch, sondern die Kaufkraft auswärts wird mit Beschlag belegt im Sinn von, es ist unser Recht, wir sind die Erfolgsnationen, wir sind diejenigen, die jetzt schon die überlegene Produktivität haben. Wer die nicht gelten lässt, entzieht uns was, worauf wir Anspruch haben. Ja, und dann die neuen, also drittens, WTO-Projekte, es sind neue Geschäftsfelder. Also auch nach der Seite stehen die auf dem Standpunkt, was Industriegüter betrifft, ist die Marktöffnung eigentlich schon ziemlich ausgereizt. Aber der Standpunkt, es muss am Ausland mehr verdient werden, hört deswegen nicht auf, sondern der wird erst radikal und entdeckt Felder, wo ein solcher internationaler Austausch wie bei den Industrieprodukten noch nicht vorhanden ist und deswegen eingeführt gehört. Also das ganze Entdecken der neuen Wirtschaftsfelder, der Dienstleistungen. Zerfällt im Wesentlichen in zwei Bereiche. Den einen Bereich ursprünglicher staatlicher Infrastrukturleistungen. Transport, Energie, Telekom. Das war bis vor wenigen Jahren, war das überhaupt kein Geschäftsfeld. Das war überhaupt kein Geschäft. Staaten haben eine Post gehabt, Staaten haben eine Bundesbahn gehabt. Und das waren Unkosten. Da hat der Staat Geld immer wieder aus dem Staatshaushalt abgezweigt, damit die Schienen gebaut werden, damit die Fahrzeuge bereitstehen. Und dann ist auch Geld von den Fahrgästen eingesammelt worden, selbstverständlich, um die Unkosten der Bahn zu decken, und meistens ist es nicht gelungen. Dennoch sollte die Bahn fahren, weil der Staat gesagt hat, das ist ein total wichtiges Instrument der Infrastruktur, sowas muss vorhanden sein, auch wenn es sich nicht lohnt. Telefon, Post, alles das Gleiche. Auch Energieversorgung. Jetzt ist was Neues entstanden. Jetzt kommen die Amerikaner an. Sie haben schon länger einen privaten Postdienst, eine private Energieversorgung und sagen, das könnten andere Staaten doch auch machen. Liberalisierung oder Privatisierung der gesamten staatlichen Infrastrukturbereiche mit eindeutigem Ziel. Nämlich, wenn die privatisiert sind, dann sind sie Gegenstand eines Geschäfts der großen Kapitale, die das schon als Geschäft betreiben. Jeder weiß es am Telefonmarkt. Die großen Ami-Multis und denen gegenüber muss man, wenn man überhaupt mitmischen will, große europäische Multis schmieden. Und der ganze Rest der Welt. Also, das Telefonieren in Ungarn, das Telefonieren in Thailand, ist völlig klar, wird ein Geschäftsbereich der Multis, die bei uns schon sind. Weiß auch jeder, dass sie das werden. Das ist richtig, die Idee, mit einem politischen Beschluss Bereiche zu Geschäftsfeldern machen, die bisher überhaupt keine Geschäftsfelder waren. Nach der Seite übrigens ein großes Verzweifeln an der natürlichen Wachstumskraft des Weltmarkts. Die sagen ja, man muss mit politischen Mitteln Felder erschließen, die Geschäft werden könnten, damit sie Geschäft werden, die es von sich aus nie wären. Wenn man es aber tut, wenn die Staaten in der ganzen, rund um den Globus, die Energiebereitstellung selber aufgeben, dann wird sie ja Investitionsgelegenheit für die Industrie, für die Energiekapitale, die es in den USA, in Frankreich, in Deutschland schon gibt. Also das ganze Erschließen neuer Felder ist so klar, so eindeutig. Das ist Erschließen von neuen Feldern für uns. Und die anderen Staaten in der Welt, naja, bei denen ist es so, die können vielleicht darauf rechnen, dass sie Unkosten der Infrastrukturleistung sparen, die sie sich sowieso nicht leisten können, wenn sie erlauben, dass es zum Geschäft von einem ausländischen Kapital wird. Ja, das ist die ganze Natur des Angebots, die da drin steckt. Auch die Dominikanische Republik kriegt ein Handynetz. Ja, das hätte sie wirklich für selber nicht so leicht gemacht. Und die andere Abteilung Dienstleistungen ist Banken und Versicherungen. Und der Sektor, der funktioniert, der ist auch immer sehr staatlich gewesen, weil der staatliche, die staatliche weil der Kredit, den die Banken haben und verwalten und mit dem die Geschäfte machen, immer eine eminent politische Sache gewesen ist, weil das immer zusammenhängt mit dem Geld der Nation und weil der Kredit, den sie haben, immer politische Tat ist. Deswegen haben Staaten auf ihre Banken den Finger und da gibt es eine nationale Bankgesetzgebung und da gibt es eine nationale Bankenaufsicht und da gibt es ein spezielles Kreditverhältnis zwischen der Zentralbank und den Privatbanken. Deswegen hat der Sektor sich auch immer ziemlich gesperrt gegen ausländisches Geschäft, beziehungsweise ausländisches Geschäft, grenzüberschreitende Bankgeschäfte haben halt immer die einheimischen Banken einbeziehen müssen. Jetzt die Forderung, liberalisiert den Bankenmarkt, erlaubt den großen Banken in der Welt, dass sie überall auf der Erde ihre Bankgeschäfte machen und überall die freie Konkurrenz betätigen, mit dem eindeutigen vorweggenommenen Ergebnis. Dann können sich natürlich die kleinen Banken in den kleinen Ländern sowieso nicht mehr halten. Dann wird alles Geschäft der schon etablierten großen Banken. Und nach den drei Inhaltsfeldern, die ich jetzt da angegeben habe, haben wir dreimal dasselbe, nämlich die Forderung der WTO, also die Reformprojekte der WTO, der Erweiterung oder des Vorantreibens der Globalisierung, des Vorantreibens der Liberalisierung der Märkte, wie so halt, die haben in all den drei Fällen eindeutig den Charakter, Staaten sollen nationale Vorbehalte, die es bisher gibt, aufgeben, weil andere ihnen ihren Markt wegnehmen wollen. Auch in der Hinsicht, Wachstum wird sich da nicht versprochen davon, dass der Weltmarkt wächst und jeder sich daran beteiligen und jeder sich daran bereichern kann. Immer jeder ist immer Staat. Sondern diese Projekte, Subventionsabbau, neue Felder wie Dienstleistungen und Infrastruktur und nicht-tarifäre Hemmnisse, die drei Felder verraten, dass die Wachstumschancen, die sich die einen ausrechnen, überhaupt bloß darauf beruhen, dass sie anderen Geschäft wegnehmen, das die haben. Also dass das überhaupt nicht mehr das, sagen wir, Harmonische hat, obwohl ja beim Außenhandel nie alle gewinnen können, aber das relativ Harmonische, wenn der Weltmarkt insgesamt wächst, dann kann jeder irgendwie dran wachsen. Sondern diese Projekte haben den Gehalt, und wenn der Weltmarkt nicht wächst, dann können wir wachsen, wenn wir euch was wegnehmen. Gut, mit diesem Programm ist es kein Wunder, dass Verhandlungen in der WTO schwierig sind. Man hat sich in Seattle nicht einmal auf eine Tagesordnung einigen können. Das ist aber kein Wunder. Weil die Tagesordnung ist ja selber schon die ganze Sache. Vielleicht ist übertrieben. Nein, wenn die Tagesordnung fertig ist, geht der Streit natürlich über die Punkte der Tagesordnung los. Nur, die Tagesordnung ist schon das Festschreiben Wer bringt seine Anträge, dass andere irgendwelche nationalen Vorbehalte aufgeben sollen? Wer bringt seine Anträge auf die Agenda? Mit welchen Anträgen müssen sich also alle auseinandersetzen? Und wer bringt seine Anträge erst gar nicht auf die Agenda? Also auch die dritte Welt beklagt Handelshemmnisse. Zum Beispiel, dass die Europäer die Produkte, die die dritte Welt nun mal herstellen kann, Agrar, dass die nicht reinlassen. Dass die Europäer und die Amerikaner das andere einzige Industrieprodukt, was die dritte Welt herkriegt, Textil, nicht reinlassen. Also übrigens nach der Seite auch einmal ein schöner Hinweis. Man muss das Gerede von Liberalisierung des Weltmarkts nicht glauben. Liberalisiert wird das, wovon man sich verspricht, dass man was gewinnt dran. Und andere Bereiche, die gelten einfach nicht als wichtig in unserer Presse, in der Optik hier. Da ist man überhaupt nicht auf Liberalisierung scharf. Kommt vielmehr raus, das sind gerade die großen weltmarktdominierenden Mächte, totale Protektionisten. Also die dritte Welt hätte eben gern den Agrarexport in die erste Welt verbessert und sie hätten gerne, dass die Textilzölle oder die Handelsschranken für Textil abgemildert werden, weil da hätten sie ein Angebot. Stoßen sie schon mal gleich auf taube Ohren damit. Dann kommen die Amerikaner und sagen gegen die Europäer Abbau der Agrarzölle. Eindeutig mit einem völlig klarem Ziel. Amerika denkt sich, was es in Europa mit Lebensmitteln zu verdienen gibt, da könnten wir eine Menge absahnen, wenn die Europäer ihre Landwirtschaft nicht mehr subventionieren würden. Sie selber übrigens subventionieren ihre Landwirtschaft. Es ist nicht so, dass sie es nicht tun. Es ist nur so, vielleicht tun sie es in einem geringeren Grad. Dann rechnen sie sich da einen Vorteil aus, dass ihr geringerer Grad ein Konkurrenzvorteil wäre, wenn sie die Europäer darauf verpflichten könnten, sich auf den gleichen Grad der politischen Finanzierung der Bauernwirtschaft einzulassen. Na und drittens halt die berühmten Dienstleistungen. Wer also die Agenda bestimmt, der hat schon mal die Reihenfolge dessen, welcher Antrag auf dem Tisch ist, mit dem sich alle befassen müssen und welcher Antrag überhaupt erst drankommt, wenn man sich über das andere geeinigt hat. Deswegen ist die Agenda nicht was oberflächlich, so nach dem Muster, hätte man sich nicht wenigstens auf eine Tagesordnung einigen können, kann man ja hinterher noch über den Inhalt streiten. Nein, die Festlegung der Tagesordnung ist schon eine Regulierung dessen, wessen Anträge für die anderen einen größeren Grad von Verbindlichkeit haben als umgekehrt. Und da ist jetzt wirklich was auffällig, nämlich das berühmte Aushandeln. Das Aushandeln, na gut, geben wir bei den Agrarsubventionen was zu, dafür gebt ihr was zu bei, sagen wir mal, was wollen die Europäer? Die wollen Eigentumsschutz und, muss man schauen. Die Europäer hatten auch eine spezielle Liste. Erstmal war das Hauptding, die Europäer wollen eine breite Agenda, damit sie, wenn sie schon bei Agrarsubventionen was zugeben, das gegen andere Sachen verhandeln können, die sie ihrerseits durchsetzt sehen wollen. Die Amerikaner wollten eine schmale Agenda, wo sie einfach ihre Forderungen mehr oder weniger ultimativ auf den Tisch gelegt haben und gesagt haben, damit muss ich befasst werden und mit möglichst wenig anderen. Schon das, also schon der Methodenstreit war da einschlägig. Was wollen die Europäer? Besseren Schutz europäischer Marken und Patente. Abkommen über die Rechte an geistigem Eigentum und Umweltschutz in die Handelspolitik einbeziehen. Alle miteinander, also die Europäer und die Amerikaner, wollten gegen die dritte Welt Umweltschutz und Sozialdumping verbieten. Also Umweltschutz fordern, Umweltdumping und Sozialdumping verbieten. Und bei dem Konflikt ist es nicht dazu gekommen, dass die einen gesagt haben, na gut, geben wir was an dieser Stelle, dafür kriegen wir was an jener. Also das Aushandeln von Verzicht und Kriegen, Vorteil und Nachteil, ist überhaupt nicht zustande gekommen, sondern eigentlich waren sich alle Seiten einig, dass sie an einer Ausweitung des Welthandels zu den Bedingungen, zu denen er zu haben wäre, weniger gewinnen, als sie verlieren. Und dann haben sie es scheitern lassen. Nicht, nochmal das andere in Erinnerung, nicht so nach dem Muster, naja gut, da haben sie es halt nicht gewollt, da sind sie auch so rumzufrieden. Nein, dass sie die WTO, den WTO-Termin ansetzen, dass sie ihre Anträge einbringen, dass sie übrigens nach dem Scheitern, nicht sagen, also gut, gehen wir auseinander, war halt nichts, sondern gleich nach dem Scheitern wird ein neuer Termin angesetzt, dann muss man in neuen Arbeitsgruppen doch eine Einigung finden. Alles das zeugt davon, dass sie diesen Weltmarkt und seine stetige Ausdehnung nötig haben, obwohl sie zum Ausdehnen schon bloß noch so Methoden entdecken, die darauf hinausnehmen, anderen Nationen Geschäftsfelder wegzunehmen, die es schon gibt, also die insgesamt eine Ausdehnung überhaupt nicht bewirken. Mit all den Anträgen geben sie zu, wie nötig sie die Ausdehnung haben. Und dennoch einigen sie sich nicht auf den Weg, weil die Ausdehnung, das ist die andere Seite, weil die Ausdehnung des einen ja bloß auf die Schrumpfung des anderen rausläuft. Keiner findet in den möglichen Konzessionen des anderen einen würdigen Gegenwert für das, auf was er verzichtet. Das alles wirft einen Blick erstens auf das Wachstumsbedürfnis, das der nationale Kapitalismus in allen Ländern hat, und zweitens auf die Wachstumsgelegenheiten, die eben dieser je nationale Kapitalismus findet. Ja, wir haben jetzt ein Jahr vor uns, wo alle Auguren sagen, die Weltwirtschaft wächst. Tut sie halt dann auch, offenbar. Nachdem sie jetzt in Europa wenigstens jahrelang ziemlich gekränkelt hat und in Japan und Ostasien ziemlich runtergegangen ist. Na, wächst sie halt heuer. Aber offensichtlich wächst sie für den Bedarf, der an Wachstum besteht, nach wie vor viel zu wenig. Sonst können sie doch zufrieden geben und sagen, wir haben eine wunderbare Regelung des Welthandels. Also dieses Wachstum, das bloß noch durch Schrumpfen beim anderen zu haben ist, diese Eigenart von Fortschritt, die sich die Welthandelsmächte da vorstellen können, die findet auch noch einen schönen Ausdruck in dem, worin denn nun die großen Wachstumschancen des Welthandels gesucht werden, ist gleich, was nun die Anträge waren, die da jetzt aufeinander geprallt sind und dann zu keiner Einigung geführt haben. Ich bin sie gerade unter einer anderen Überschrift schon durchgegangen. Das war ja der Subventionsabbau, neue Felder, Dienstleistungen und nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Aber jetzt mal unter dem besonderen Stoff. Der Subventionsabbau hatte seine Hauptangriffsfläche in der europäischen Landwirtschaft. Die Europäer subventionieren ihre Landwirtschaft zu Unrecht. Das ist das Problem der Amerikaner. Das hat was Unverhältnismäßiges. Darauf wollte ich raus. Das will ich ein bisschen aufzeigen. Daran soll jetzt der Welthandel kranken. Die eine Seite nach dem Welthandel, die andere Seite nach dem Produkt. Wie groß ist denn der Anteil am Welthandel, den die Landwirtschaft überhaupt einnimmt? Am Nationalprodukt der Bundesrepublik ist die Landwirtschaft noch gerade 1%. Am Außenhandel der EU ist der Agrarhandel 1%. Bei den Amerikanern nicht viel anders, vielleicht 1,5%, vielleicht ein bisschen mehr. Wegen diesem 1% oder den 1,5%, das soll den Aufschwung der Weltwirtschaft oder das Scheitern der weltwirtschaftlichen Fortschritte bedeuten. Das ist doch absurd. Was es ausdrückt, ist halt, wie nötig die Wachstumsfelder suchen, und auf wie mickrige Felder sie schon verfallen, an denen sich entscheiden soll, ob es vorwärts geht. Die andere Seite davon. Ein Sittenbild des modernen Kapitalismus. Landwirtschaftsprodukte, die Lebensmittel, werden zum Welthandelsstreitobjekt. Was ist da alles schon, was steckt da alles drin? Dass es um die Lebensmittel als Lebensmittel nimmer geht, ist vollkommen selbstverständlich. Um Versorgung geht es nicht in einem doppelten Sinn. Im einen Sinn, bei den Exportnationen, Versorgung ist nicht ihr Problem. Landwirtschaftliche Produkte bringen die her noch und noch. Dass davon gelebt werden muss, ach ja, das regelt sich nebenher, wenn die Landwirtschaft ein Geschäft ist, dann ist das Überleben kein Problem. Nach der Seite der Nationen, die exportieren. Nach der Seite des Rests der Welt. Überleben anderswo ist kein Anliegen. Also im einen Fall ist kein Problem, im anderen Fall ist kein Zweck. Dass jede Menge Hunger in der Welt existiert, dass Lebensmittel dafür zu gebrauchen wären, nichts. Lebensmittel sind Handelsgegenstand. Und entweder sie sind Handelsgegenstand, sie sind also gerade so gut wie Maschinen oder sonst was, um damit Geld in der Welt zu verdienen, oder sie haben kein Recht, dass sie existieren. Unter diesem Gesichtspunkt werden die Lebensmittel verhandelt. Und die Europäische Union ist nicht etwa auf einem anderen Standpunkt, also im Sinn von, bei ihnen wären die Lebensmittel noch zum Leben da oder so, sondern sie ist bloß auf dem Standpunkt, wenn sie ihre Subventionen abbauen, dann schauen sie im Preisvergleich mit den Ami-Produkten schlecht aus. Dann haben sie einen Nachteil im Welthandel und womöglich sogar auf dem einheimischen Markt. Das nächste große Wachstumsfeld der Weltwirtschaft sind die Felder Banken, Versicherungen, Telekom. Da fällt da nichts auf. Bank, Telekom, das überhandnehmende Telefonieren, das soll jetzt den großen Reichtum der Nationen bewirken. Darin soll er stecken, dass jetzt jeder mit einem Handy jederzeit jeden anrufen kann und nichts mitteilt. Das ist noch nicht einmal ein ökonomischer Nutzen, wie er von den Verkehrsinstrumenten existiert, nämlich Senken der Zirkulationskosten. Und sogar wo es das ist, also meinetwegen Internet genauso wie die Telefonie und die schnellen Zustelldienste und die Transportmittel. Gut, die senken die Zirkulationskosten, mag sein, aber auch dann ist es noch ein abgeleiteter ökonomischer Nutzen. Ein abgeleiteter ökonomischer Nutzen im Sinn von, wenn eine Produktion von Wert an anderer Stelle, aber die muss schon auch geben, wenn die mit Zirkulationskosten belastet ist, weil es dauert, bis die Autos verkauft sind, weil es dauert zwischen der Order und der Herstellung, weil da immer zu Kapital gebunden ist in der Zeit. Aber wenn man das beschleunigen kann durch alle möglichen Verfahren, dann kann man tatsächlich den Abzug am Mehrwert, der bei der Autoproduktion erzielt wird, den Abzug von Waren, obwohl da kein Reichtum entsteht, oder das Telefonieren und so weiter, dass das geht, ist kein Zweifel. Nur der Reichtum der Nationen wächst dabei allenfalls in dem Maß, in dem er den Abzug an der Wertproduktion mindert. Aber ein positiver, ein einfacher Beitrag, so mit lauter Telefonieren kann man die Welt bereichern. So geht es auch wieder nicht. Dennoch, diese Felder sollen das Wachstum und den zukünftigen Reichtum der Weltwirtschaft bewirken. Bei Banken, Versicherungen und so weiter ist es ja eh klar. Alle Abteilungen des fiktiven Kapitals sind die, bei denen sich die großen Wachstumschancen erwartet werden. Habe ich gesagt, ich hatte immer zwei Seiten, die ich jetzt da sagen will. Die eine Seite ist immer, davon soll die Weltwirtschaft genesen. Das sollen die zukünftigen Wachstumsschübe bewirken. Und die andere Hälfte, eine Charakterisierung des modernen Kapitalismus. Lebensmittel bloß noch als Geschäftsartikel. Banken und alle Formen des fiktiven Kapitals als das, wovon in Zukunft die Nationen leben wollen. Ja, die, also schön, die Opposition. Lebensmittel bloß noch als Geschäftsartikel. Banken, Zinsen, Aktienkurse als Lebensmittel der Nationen. Und das dritte große Thema der WTO gegen die dritte Welt, Sozialdumping. Was ist das? Ja, dass dort Kinderarbeit gibt, dass dort Arbeit gibt, die nicht bezahlt wird oder wenn dann ganz furchtbar schlecht, dass es keinen Arbeitsschutz gibt. In Wahrheit tatsächlich Konkurrenzmittel der Nationen, die kein Kapital haben. Das Einzige, was sie anbieten können, ist doch die unglaublich billige Arbeit. Und da sagt man nicht, was die SZ am Anfang vom heutigen Abend, habe ich zitiert, doch empfohlen hat. Sollen doch alle machen, was sie am besten können. Nur die Drittweltländer können ja die Leute am besten schikanieren. Sollen sie doch das machen. Nee, da ist natürlich wieder jeder dagegen. So ist nicht gemeint gewesen. Aber was umgekehrt gestehen sie? Sie sagen, die Armut, die extreme Armut, die besondere Armut dieser Länder, ist ein unfaires Reichtumsmittel. Ja, die reichen Nationen sagen, dass die Armut, die extra Armut da drunten, dass die benutzt werden darf, das ist unfair. Das schädigt unsere Gelegenheiten, die auf den Markt zu werfen. Dabei sind Sie feige ständig, wenn Sie sagen, die. Ja. Ja. Das schädigt meine Nation, die Nation, die ich so geben die nicht auf Kapital. In dem Fall glaube ich es einfach nicht. Das ist nicht. Also, wenn die wollen, die tatsächlich gerade in diesem Punkt, da denke ich, dass schwer der Konkurrenz kommt. Da wäre es nicht nur so rein die Welle, denn dann müssten die Amis oder die wichtigen industrialisierten Länder die europäischen erste Mal Konkurrenz aufbauen wollen. Das ist ja wirklich das ist ein Bereich, dass man das hier angesehen hat, bei den Teppichen. Und mit den Teppichen hat er einen Fall erwischt, wo du völlig recht hast. Du hast ganz recht, da gibt es keine Konkurrenz drin. Allenfalls die in allen. Ja, von ihm. Zumal ist der Teppich, weil er halt, also der Teppich für sich, der Faserteppich im engeren Sinn, der konkurriert höchstens mit Faserteppichen, die von Erwachsenen hergestellt werden. Ja, du hast völlig recht und insofern ist in dem Sinn, da ist gar keine Konkurrenz vorhanden. Hat aber die Molly schon ein Argument gesagt, es gibt ja auch eine Konkurrenz zwischen den Produkten, also. Ja, also das Argument kannst du natürlich immer noch bringen, also das niemals in den Teppich steckt. Ja, da könnte ich einen Teppichboden, einen industriell hergestellten Teppichboden dafür kaufen. Also die gibt es schon mal gleich. Und dann nicht zu vergessen, es gibt doch einen ganzen großen Bereich von Produkten, die heutzutage bei uns verkauft werden, die werden von so extremer Billigarbeit hergestellt und die sind industrielle oder so gut wie industrielle Produkte. Die ganzen Turnschuhe, die kursieren zum Beispiel. Also die werden alle in Korea oder in Taiwan oder wo, die steht ja immer drauf unten, wo die herkommen. Und da ist die Billigarbeit natürlich schon eine Konkurrenz gegen die Schuhindustrie anderswo. Was China alles auf den Weltmarkt bringt, bis hin zu Radios und Fernsehern und so Zeug. Ja, und immer zu der Vorwurf, die zahlen zu wenig. Und über gesagt, Abdi Molli hat es ja ganz richtig gesagt, allein, dass das Wort Dumping vorkommt, nimmt ja dem Humanismus schon viel von seinem illusionären Charakter. Das heißt ja schon, eine unfaire Weise, einen billigen Verkaufspreis zu erzielen. Ja, schön ist natürlich eins, wenn sich die großen Mächte darüber beklagen, dass die extreme Armut in der dritten Welt eine unfaire Reichtumsquelle der Nation ist. Ein Bekenntnis, dass die Armut also die Reichtumsquelle der Nation ist, steckt da drin. Ja, immer wenn sie sagen, ja, unsere Löhne sind halt so, das ist scheiße, unsere Löhne sind so hoch. Das ist ja dasselbe wie, das ist unfair, eure sind so niedrig. Es ist immer, ja, die Armut der Massen ist der Reichtum der Nation. Es steckt da unmittelbar drin, wenn welche sich über Sozialdumping beklagen. Also wie gesagt, die beiden Töne an diesen drei Punkten, die der große Streit in Seattle gewesen sind. Die eine Hälfte immer, und daran soll die Weltwirtschaft dann genesen. Also zum Beispiel daran, dass die Taiwanesen und die Chinesen nicht mehr so elendbillige Tennisschuhe herstellen. Das soll jetzt den Reichtum der Nationen in Ordnung bringen, die den Weltmarkt noch mehr dominieren wollen, als sie es schon tun. Soll das wirklich sein, dass an den Tennisschuhen und so ein Zeug, dass da der Aufschwung der Weltwirtschaft hängt? Das ist die Seite. Das ist genauso wie bei den Lebensmitteln und bei diesen Telefoniererei. Die andere Seite ist immer mal ein Sittengemälde dessen, was im heutigen Kapitalismus alles als normal gilt. Lebensmittel bloß noch Geschäftsartikel. Aber die Zinsen und die Aktienkurse sind Lebensmittel der Nationen. Und die Armut ist das anerkannte Mittel des Reichtums. So, jetzt mache ich mal Schluss. Die Demo, also der Idealismus dazu, habe ich jetzt ausgelassen, jetzt machen wir eine kleine Pause, nochmal diese Welthandelsregulierungen und ihre Ekelhaftigkeiten kann man noch zurückrufen und dann können wir schnell auf die Betrachtung, also dann noch ein paar Worte zu der Demo. Erstmal nichts gibt, dann erzähle ich halt noch kurz was zu der Demo. Also die Demo war ein Bündnis von drei Richtungen. Jedenfalls die drei Richtungen haben den Ton bestimmt. Dass außerdem auch noch alles andere, was in Amerika links heißt, dran gehängt ist, ist völlig klar. Ich brauche dann ja nicht wundern, wenn sowas Großes zusammengeht. Jedenfalls die Hauptströmungen waren erstens dritte Weltgruppen. Und da will ich dein Argument nochmal aufgreifen. Denen dürfen wir schon abnehmen, dass sie sagen, die Konzerne, meinen sie durchaus die amerikanischen, beuten in Asien die Menschen unter unmöglichen Bedingungen aus. Das ist ungeheuerlich. Unter dem Gesichtspunkt kritisieren sie die WTO als Instrument bloß der Konzerne. Und nicht, ja, und das liegt ja immer schon drin, wenn man so argumentiert, die sind nicht auf dem Standpunkt, dass sie die WTO als handelsdiplomatisches Instrument der kapitalistischen Nation betrachten. Was Amerika für Rechnung damit verbindet, nicht, dass Sie das falsch bestimmen, sondern das fassen Sie überhaupt nicht ins Auge. Dass die WTO eine politische, also vom Staat ausgehende, den Staat betreffende Einrichtung ist. Alles das kommt einfach in der Überlegung gar nicht vor, sondern es wird gesehen, die WTO ermöglicht den Konzernen was. Ja, das Niederreißen von Handelsschranken hier und dort führt dazu, dass die Konzerne die Arbeit in der dritten Welt unter unmöglichen Bedingungen organisieren können. Und jetzt protestieren Sie dagegen. Mit der Vorstellung, im Interesse der Indio-Frauen und der asiatischen Kinder und so weiter, in dem Interesse ein Protest gegen die Konzerne. Kommt die zweite Abteilung, und die war nicht klein. WTO ist rücksichtslos gegen die Umwelt. WTO-Regeln zwingen, da gab es gerade noch Material dafür, zwingen die USA, Shrimps einzuführen, bei deren Fang keine Rücksicht auf Meeresschildkröten genommen wird. Das ist ein schöner Konflikt. Die USA hätten Nein gesagt, aber die WTO zwingt die USA, es Nein zurückzuziehen, weil in dem WTO-Vertrag halt nicht drinsteht, dass es erlaubt ist, Shrimps zurückzuweisen, bei deren Fang keine Rücksicht auf Meeresschildkröten genommen wurde. Ja, war ein Teil der Demonstranten, war als Meeresschildkröte verkleidet und hat halt im Namen der Meeresschildkröte an anderer Stelle im Namen der tropischen Regenwälder, im Namen der Artenvielfalt die WTO als Umweltzerstörer angeklagt und das schönste Material noch darin gehabt, wo Amerika von der WTO was vorgeschrieben kriegt, was die amerikanische Administration sich bloß unwillig aufdrücken lässt. Die dritte Fraktion, muss man wirklich sagen, eigentlich mit einer ganz anderen Sorge, findet sich dennoch wunderbar zu einem Bündnis. Die dritte Fraktion haben immerhin die größten Massen gestellt, die amerikanischen Gewerkschaften. Und ihr Kritik an der WTO heißt, dass die Konzerne die ganze Welt als Anlageplatz so frei vergleichen dürfen, dass also ihnen die Schranken des sich Anlegens so schön weggeräumt werden. Das kostet amerikanische Jobs. Auch da wieder, wenn Sie recht haben, hätten Sie nicht sagen können, dann kommt es offenbar auch Amerika auf die Jobs nicht an. Ja, ist immer wieder das total Schlechte an dem ganzen Protest ist das, dass er die Rechnungsweisen des Kapitalismus am grenzüberschreitenden Verkehr bemerkt und kritisiert und dann das Grenzüberschreitende schlimm findet und die Rechnungsweisen nicht. Deswegen ist der geheime Nenner von denen ist alles heilig, alles was uns heilig ist, wird durch die Internationalisierung gefährdet. Heilig ist jedem was ganz was anderes. Dem einen ist es die Artenvielfalt und die Regenwälder, dem anderen ist es der humane Umgang mit Menschen woanders. Und der Dritte denkt an seinen Job. Und sogar der ist nicht einfach der amerikanische Nationalist. Also der objektive, der gültige. Sondern er ist immer noch der ausgeschmierte amerikanische Nationalist. Der merken könnte, dass es um ihn auch nicht geht im Land. Wenn denn seine Regierung den Unternehmern den Vergleich der billigsten Anlageplätze so eröffnet, wie sie es tut. Dennoch, alle drei einigen sich in dem Ruf, die Globalisierung verhindert verantwortliche Regelungen bei uns. Und es hat immer das Design, Amerika wird geschädigt, entweder wirklich oder in seinen Werten. von dieser freien Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Die Menschen, wie sie alle drei, sind dann wunderbar funktional füreinander. Und also die sind wunderbar funktional füreinander und für die amerikanische Regierung. Und deshalb wegen die Härte. Funktional füreinander. Ja, auch die Gewerkschaften stellen sich mal wieder die Umwelt an. Freut natürlich die Umwelt. Auch die Gewerkschaften stellen sich dahinter, dass Menschen in der dritten Welt nicht ausgebeutet werden sollen. Aber für die Gewerkschaftler schaut es schon wieder umgekehrt aus. Da ist das Umweltdumping der anderen eine unfaire Methode, um Jobs zu konkurrieren. Und da ist die Billigkeit der Ausbeutungsbedingungen in der dritten Welt eine unfaire Weise, Jobs aus Amerika wegzuziehen. Ja, es ist doch nicht so schwer, dass ein Gewerkschafter die Ausbeutung anderswo schlecht findet, weil die Ausbeutung daheim dadurch zu kurz kommt. Und in diesem unausgesprochenen Konsens, Globalisierung schädigt dort die armen Leute und dadurch hier uns mit unserem Job anliegen. In diesem Konsens finden sich alle zusammen und stellen Seattle auf den Kopf, machen den größten Linksaufschwung, den es seit 30 Jahren in den USA gibt, und der amerikanische Präsident sagt, na also, wenn sie nicht Scheiben zusammengeschlagen hätten, hätte ich ihnen Vollrecht gegeben. Ungefähr so. Die Anliegen muss man ernst nehmen, die Anliegen sind berechtigt und so weiter. Der amerikanische Präsident selber stellt sich hinter den Gedanken, die USA werden durch die WTO schon zu vielen genötigt, was sie von sich aus nicht wollen. Also sehr lustig, Sie sind doch diejenigen, die das vorantreiben. Sie sind diejenigen, die diese weitere Marktöffnung von den anderen verlangen. Und bei sich selber sehen Sie sich eigentlich schon viel zu sehr internationalistischen Regulierungen ausgesetzt, anstatt dass bei Ihnen der nationale Vorbehalt der Maßstab der Außenhandelspolitik sein würde und müsste, wie sich's für die USA gehört. Also deswegen war der Flop von Seattle eine Sache, also die USA haben, oder die amerikanische Politik hat durch ihre Stellung zu dem Ding auch zu erkennen gegeben, fangen wir noch an. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass alle wichtigen Akteure bemerkt haben, dass sie nämlich zu den Bedingungen, zu denen eine Ausweitung des Welthandels zu haben wäre, sie bloß verlieren und nicht gewinnen. Diese Einschätzung, hat die amerikanische Administration in dem Schulterklopfen gegenüber der Demonstration auch nochmal richtig deutlich werden lassen. So gesehen waren dann die Demonstranten die nützlichen Idioten der Regierung. Also Seattle ist gescheitert auf dem diplomatischen Feld und es schaut alles noch aus wie, und so reden auch die Zeitungen, wie die Demonstranten hätten es bewirkt. Tatsächlich haben sie es nicht bewirkt, sondern es ist noch sowas wie, es ist die populäre Zustimmung zu dem Scheitern, die der Regierung darin recht gibt. Also eine wunderbar verdrehte Sorte von Einverständnis, die wirklich von den Leuten auch nicht so gemeint ist, aber die dann so rauskommt. Wenn niemand was zu sagen will, sage ich noch einen Satz. In der Presse war gestanden, das wäre das erste politische Bündnis und die erste Massenbewegung, die sich aufs Internet gründet. die haben nicht große Bündnisverhandlungen geführt über wofür sind wir, was wollen wir erreichen. Ich weiß nicht, das war früher, wie es Friedensbewegung gegeben hat und sonst, wie es Demos gegeben hat und wenn Demos gemacht werden, das ist eine furchtbare Diplomatie zwischen den Protestlern. Worum soll es gehen auf der Demo? Wir drücken unser Zeug durch, denn für was anderes demonstrieren wir nicht. Und die anderen sehen es auch so und dann gibt es auch Gefeilte und wie weit gehen wir und so zu. Aber es ist ein Riesenkampf immer. Denen merkt man an, die haben sich zusammengefunden und überhaupt nicht einigen müssen. Aber auch nicht geeinigt. Die haben halt gesagt, wenn es gegen die WTO geht, ist alles recht. Oder wenn es gegen Big Business geht, ist alles recht. Und da war einmal der Öko-Standpunkt und einmal der Standpunkt gegen die Ausbeutungsbedingungen in der dritten Welt und einmal der Standpunkt amerikanische Jobs. Und die haben einfach das Komische ist, die haben gemerkt, dass sie sich wechselseitig unterstützen, obwohl sie sich überhaupt nicht einig sind. Ja, also um es nochmal deutlich zu machen, derjenige, der sagt, ich bin gegen die Ausbeutungsbedingungen in der dritten Welt, weil die sind furchtbar, der ist dafür, dass den Leuten dort besser gehen soll. Derjenige, der sagt, die Ausbeutungsbedingungen in der dritten Welt sind furchtbar, weil sie sind eine Bedrohung amerikanischer Jobs, der findet, dass die viel zu viel absahnen vom Weltmarkt. Und meint, die Arbeit soll in Amerika bleiben. Eigentlich fast dagegen, fast können wir sagen, die sind totale Gegensätze, die zwei. Aber unter dem Gesichtspunkt, wenn du bei mir mitmarschierst, marschiere ich bei dir mit und gegen die WTO geht es in jedem Fall. Unter dem Gesichtspunkt können sich Standpunkte, die sich überhaupt nicht vertragen können, werden sich einig und bilden miteinander eine wunderbare Demo. Ja. Ja. Ja, und dafür gibt es sogar noch eine Formulierung für den Gedanken, dass der Unmut oder der gemeinsame Nenner der Kritik an der WTO der ist, dass diese internationalen Vereinbarungen den Staat fesseln, auf den sie setzen. Das ist der Vorwurf, die WTO sei undemokratisch. Oder die haben da so ein Spalier gebildet, wo die WTO-Delegierten durch mussten und die haben sie immer gefragt, wer hat euch gewählt? Ja, das ist der Vorwurf, ihr seid keine Repräsentanten des Volks. Ihr seid eine nicht gemeinnützige Institution, die aber den Gemeinnutz in unserem Land unterordnet. Also die den unter eure Regeln beugt. Nee? Ja. Also dass man dazu schlüssig auf diesen Standpunkt WTO schwächt Staat zu schlüssig positiv drauf geht. Also bei den Gewerkschaften ist es klar, dass es da der Gedanke ist, schwächt Staat, und der ist irrig, der Gedanke, weil die WTO unter anderem ein Werk der amerikanischen Regierung ist. Ja. Ah, gut. Und bei den anderen, sagen wir mal bei Drittweltidealisten. Ja, also ich erinnere mich. Also wir haben vor etwa einem Jahr in Deutschland mal eine kleine Bewegung an den Unis gehabt, die war Global Action Against Mai. Mai, das war Multilateral Investment Agreement. War ein Entwurf, den die OECD oder die EU lanciert hat, und aus dem ist jetzt auch erstmal nichts geworden. Und da gab es Argumentationen dazu. Und die waren eindeutig in dem Sinn. Die in Deutschland, die waren ganz eindeutig. die Globalisierung schwächt den Staat, der selber seinerseits der Wählerschaft verantwortlich ist und für gutes Zeug sorgen könnte, aber es nicht mehr kann, weil er durch die internationalen Konzerne und ihre Fähigkeit, immer zu der nationalen Gesetzgebung auszuweichen, geschwächt wird. Also diese Globalisierungskritik, die ist geläufig. Jetzt ist es ein bisschen eine Frage, wie genau oder wie viel von der Globalisierungskritik soll man den, sagen wir mal, Drittweltaktivisten oder eigentlich ist es, was sie drin nicht erkennen, ist, dass die WTO doch gerade das Produkt der demokratisch gewählten Regierungen ist. Die demokratisch gewählten Regierungen greifen sie ja nicht an, mit dem Gedanken, ihr habt diese WTO geschaffen, ihr wollt sie offenbar. Sondern sie werfen der WTO vor, sie wäre selber kein gewähltes Gremium. Hat immer den demokratischen Idealismus, wenn ein Gremium gewählt ist, kann es ja bloß für eine gute Sache eintreten. Kriegt die WTO den Vorwurf, sie wäre nicht, weil sie wäre nicht für eine gute Sache und sie hätte auch gar kein Recht, weil sie wäre nicht gewählt. Es ist immer der Gedanke, es gäbe eine Definition von einem Gemeinwesen, das die Völker oder das von unten passieren würde. Von Gemeinnutz. Der von unten passieren würde und dann würde es dazu nicht kommen. Und das macht einen Gegensatz zwischen dem demokratisch gewählten Staat und der Organisation. Und das jedenfalls dann nah dran an, Staat wird von einer supranationalen Institution, Staat, der gewählt ist, wird von einer supranationalen Institution, die nicht gewählt ist, unter Regeln gebracht, die keinem gut tun. Oder die nur den großen Konzernen nützen und sonst niemand. Es hat auch dieses Moment von Antikapitalismus hat das Ding ja gehabt. Big Business ist übel und WTO ist, die denken das wirklich so, WTO ist eine Agentur von Big Business. Und dabei stimmt's gar nicht, ist eine Agentur genau der Staaten, die demokratisch gewählt sind und denen sie das über den Gedanken demokratische Wahl nicht zutrauen wollen. Also, wie genau das elaboriert ist mit dem Globalisierungskritik, ist auch mal wurscht. Jedenfalls den Gegensatz von einem Gemeinwesen, das weil gewählt für eine gute Sache steht, und der WTO, die weil nicht gewählt für eine schlechte steht, den Gegensatz haben sie schon irgendwie als Gemeinschaftsaussage hingekriegt. Jedenfalls, wenn das heute links ist in der Welt, steht es nicht gut. Immerhin muss da euch denken, für das Zeug sind 100.000 auf die Straße. Schaut drum. Wären sie doch für was Gescheites auf die Straße.